Herzlichen Dank, lieber Lutz. Ich habe gerade, während du mich vorgestellt hast, gemerkt, dass mein Computer sich komplett aufgehängt hat. Deswegen müsst ihr noch alle kurz auf Bilder verzichten. Aber ich werde versuchen, auch so in den Vortrag einzusteigen, auch wenn ich etwas verunsichert bin dadurch. Ich freue mich erstmal für die Einladung und für die freundliche Einleitung. Und ich halte öfter Vorträge zu diesem Thema, zu der Frage, wie man bei dem Sprechen über den Islam eben antimuslimischen Rassismus und demokratische Kritik gegeneinander abwägt. Und normalerweise eröffne ich das mit einem anderen Beispiel. Aber Lutz hat mir erzählt, dass der Hintergrund zu meiner Einladung hier die Diskussionen sind, die sich nach dem Massaker in Orlando im Juli diesen Jahres ergeben haben. Deswegen will ich auch mit diesem Beispiel einsteigen. Und eigentlich solltet ihr jetzt dort ein Bild des Attentäters Omar Mateer sehen, der am 12. Juni diesen Jahres in Pulse, also einem LGBT-Nightclub in Orlando, Florida, 49 Menschen erschossen hat und anschließend bei der Erstürmung selbst ums Leben gekommen ist. Und er selbst als Täter hat sich in schon sehr viel früherer Zeit öfter irgendwie positiv auf Al-Qaida bezogen oder also relativ erratisch, aber doch immer wieder und kurz vor der Tat dann eben zum Islamischen Staat und auch als er sein Massaker begonnen hat, hat er den Notruf angerufen, sich da auch zum Islamischen Staat bekannt. Also er selbst hat diese Tat erstmal als einen Terrorakt des Islamischen Staates geframed, der stattfindet, um sich zu rächen für die amerikanischen Luftangriffe auf den Islamischen Staat. Es gab da noch im Nachhinein so sehr ausführliche Diskussionen darum, wie islamisch das wirklich war und dann auch sehr deutsche Spekulationen darum, ob er selbst nicht auch oft Kunde dieses Clubs war und nicht trotz seiner zweifachen Verheiratung, zwei Ehen, die er hatte mit Frauen, er auch selbst unterdrückt homosexuell und daher homophob einfach nur in Anführungszeichen war. Oder ob es eine islamistische Tat war, das war dann sehr umstritten. Aber das FBI meinte bei seinen Folgenermittlungen, dass keine der Aussagen darüber, dass er selbst vorher Kunde dieses Nachtclubs gewesen sei oder auf schwulen Datingportalen unterwegs gewesen sei, sich habe erhärten lassen. Dann würdet ihr jetzt, das ist sozusagen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite würdet ihr jetzt auf der anderen Seite ein Bild von Donald Trump sehen mit einem Zitat von einer Ansprache, die er zwei Tage nach dem Attentat gehalten hat, die lautet, ich kann es leider nicht ganz wörtlich zitieren, er spricht davon sich selbst in der dritten Person, ungefähr sagt er, Donald Trump is demanding a complete shutdown of Muslims entering the United States until the political representatives know what the hell is going on. Also er fordert ein komplettes Einreiseverbot für alle Musliminnen und Muslime in die Vereinigten Staaten, solange bis herausgekommen ist, was zur Hölle da los ist. Und dann gab es da weiter Diskussionen. Er hat dann auch in selben Ansprache auch noch gesagt, dass er irgendwie auch einige seiner besten Freunde und so weiter sind muslimisch und auch ganz tolle Personen. Aber man muss jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Und dann gab es doch weitere Diskussionen darum und dann hat er seine Positionen immer hier und dahin verschoben. Mal sollten auch muslimische Bürgerinnen der USA überwacht werden, mal nicht. Dann ging es die Frage, ob muslimische Militärangehörige und so weiter. Und jetzt nach seiner Wahl hat er gesagt, nee, es wird keine Einwanderungsverbot geben, sondern nur scharfe Kontrollen. Aber jedenfalls steht erstmal die Forderung, alle Mitglieder einer Religionsgemeinschaft für ihre religiöse Identität bei der Einreise diskriminieren. Und ich habe jetzt diese beiden Fälle erstmal ausgewählt, weil ich hoffe, dass das beides Fälle sind, wo wir uns sehr eindeutig darauf einigen können, dass die außerhalb eines jeden wünschenswerten normativen Rahmens sich bewegen. Ich glaube, bei einem Massaker, einem homophoben Massaker, muss ich jetzt nicht weiter erläutern, warum das außerhalb eines jeden normativen Rahmens ist. Nur noch, um das nochmal zu betonen, eines Massakers, bei dem sich der Täter selbst dabei das als eine islamische Tat framed. Und auf der anderen Seite eine Policy-Ankündigung eines damals noch Präsidentschaftskandidaten, der ankündigt, eine ganze Religionsgemeinschaft zu diskriminieren. Und ich hoffe, dass wir uns darauf einigen können, dass das beides Dinge sind, die abzulehnen sind. Erstmal, das erstmal als normative Setzung und Voraussetzung. Und genau diese Gleichzeitigkeit dieser beiden Dinge wiederum ist es, die nach meinem Dafürhalten ein Dilemma darstellt. Und das Dilemma ist erstmal nicht offensichtlich, weil man kann ja offensichtlich sagen, ich bin gegen das eine und ich bin gegen das andere, Punkt. Und darauf können sich möglicherweise alle in diesem Raum einigen und dann könnten wir auch schon nach Hause gehen. Zu einem Dilemma wird es aber aus zwei Gründen. Zum einen wird es deshalb zu einem Dilemma, weil diese beiden Phänomene, die ich hier jetzt eben durch Mathieu und Trump versinnbildlicht habe, eben nicht auf diese beiden Personen oder auf diese Extrembeispiele sich reduzieren lassen, sondern jeweils von dort ein weites Spektrum ausgeht, was irgendwo bis in die jeweilige gesellschaftliche Mitte geht. Also auf der einen Seite ist so etwas wie der Islamische Staat als dschihadistische Organisation, zu der sich Mathieu bekannt hat, so dass der extremste Rand des Islamismus. Von da aus könnte man sozusagen ein Spektrum zeichnen über sowas wie einen weniger radikalen Dschihadismus, den dann wurde Al-Qaida ist mittlerweile weniger radikal als andere, und von da aus dann eben zu eher politisch-islamistischen Organisationen wie den Muslimbrüdern oder Millî Görüş, und von da aus in sowas wie einen islamischen Mainstream, wie er dann in Deutschland auch durch die großen Moscheeverbände vertreten wird, wo aber sozusagen die Grenzziehung nicht so einfach ist. Also zu sagen, wo jetzt Islamismus aufhört oder nicht, ist immer wieder umstritten. Also bei Millî Görüş ist es umstritten, bei der DİTİB ist es umstritten, seitdem in der Türkei Erdogan an der Macht ist. Und das ist sozusagen keine einfache Grenzziehung, die da zu ziehen ist. Wobei wir natürlich alle terroristische Gewalt ablehnen könnten. Aber die Frage, wo das aufhört, was man ablehnt, ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Auf der anderen Seite dasselbe. Wir haben rechtsextreme Gruppen, die offen sagen, sie wollen Muslime diskriminieren. Dann haben wir sozusagen etwas weniger offen rechtsextreme, rechtspopulistische Agitationen. Von da geht durch so einen konservativen und liberalen Diskurs, das bis hin dann, in die großen Leitmedien, in der FAZ oder in der Bild, wird man auch immer Artikel finden, die mit entsprechenden Diskriminierungsforderungen einhergehen, und auch bis in Link-Publikationen. Also sind diese beiden Phänomene, auf deren Ablehnung wir uns alle einigen können, nicht einfach einzugrenzen, und irgendwie verschmieren die jeweils so in die Mitte, wo die Frage ist, wo zieht man die Grenze? Zum Zweiten, und jetzt sind wir vielleicht auch mit technischer Unterstützung da, jawohl. Zum Zweiten ergibt sich eben das Problem, dass diese beiden Seiten sich wechselseitig verstärken und den Anschein von Legitimität verleihen. Also die Forderung von Donald Trump, die hat er ja genau in dem Kontext gestellt, weil davor dieses Attentat passiert ist. Natürlich hat er damit in Stimmungen reingegriffen, in antimuslimische Stimmungen, die in der Wahlbevölkerung schon vorher vorhanden sind und auch in der deutschen Wahlbevölkerung vorhanden sind. Aber er hat sie in dem Moment mit einem Gefühl von Legitimität aufgreifen können, weil davor das Attentat war. Andersrum legitimieren sich auch islamistische Agitatoren immer wieder mit Verweis auf realen oder eingebildeten antimuslimischen Rassismus. Also diese beiden ohnehin schon unscharfen Phänomene verstärken sich einfach noch gegenseitig. Und daraus ergeben sich so ein paar Fragen, die ich als dilematisch verstehe. Man könnte es so fragen, wie kann man über die Taten Martins sprechen, ohne Trump effektiv zu stärken? Also ohne eben in so einen antimuslimischen Diskurs abzugleiten. Auf der anderen Seite, wie kann man Trumps diskriminatorischen Diskurs kritisieren, ohne die Kritik an der Ideologie zu unterminieren, zu der Martin sich bekannt hat? Oder, um es ganz plakativ zu machen, wo verläuft die Grenze zwischen einem legitimen Sprechen über den Islam und einem illegitimen Sprechen über den Islam, also zwischen antimuslimischem Rassismus und demokratischer Kritik? Und auf diese Frage, die am Ende steht, gibt es erstmal sehr, sehr viele Antworten, die sehr, sehr einfach und auf den ersten Blick vielleicht auch überzeugend klingen. Jetzt hier als Beispiel so ein klassischen Fall aus so der Literatur zur Vorurteilsforschung aus Bielefeld tatsächlich. Und da heißt es in einem Text von Jürgen Leibold und Steffen Kühnel aus dem Jahr 2003, Beim Begriff Islamophobie geht es nicht um die Kritik an islamistischen Aktivitäten, sondern um generelle ablehnende Einstellungen gegenüber muslimischen Personen und allen Glaubensrichtungen, Symbolen und religiösen Praktiken des Islam. Und mit dem Wort Islamophobie ist natürlich eindeutig eine Delegitimierung dieses Sprechens, geht damit einher, weil ein Sprechen, das ich als Islamophob bezeichne, das sage ich, das ist nicht demokratisch legitim. Und damit wird hier sozusagen dem Anspruch nach ein Schnitt zwischen legitimes und illegitimes Sprechen gesetzt. Kritik an islamistischen Aktivitäten ist gut. Generelle ablehnende Einstellungen gegenüber muslimischen Personen und allen Glaubensrichtungen, Symbolen und so weiter sind schlecht. Hier könnte man, wie gesagt, versinnbildlichen, also Kritik an dem Attentäter ist angemessen, weil es ist islamistische Aktivität. Das, was Donald Trump tut, nämlich eine generelle diskriminatorische Maßnahme gegenüber allen Muslimen, wäre demnach eher nicht angemessen. Da können wir uns alle drauf einigen. Das Problem ist nur, dass zwischen diesen beiden Arten des Sprechens, die da umrissen werden, natürlich eine riesige Lücke klafft. Also, was heißt Kritik an islamistischen Aktivitäten? Heißt das die Kritik an jemanden, der nicht islamistisch aktiv ist, sondern sagen wir nur islamistische Überzeugungen in sich trägt? Ist die legitim, ist nicht legitim? Was ist, wenn jemand nicht islamistisch ist, sondern nur sehr konservativ islamisch und dabei trotzdem sehr patriarchalische Normen vertritt? Kann man das legitim kritisieren oder nicht? Andererseits, wie gesagt, mit den generell ablehnenden Einstellungen ist auch so eine Sache. Donald Trump würde es, wie gesagt, nicht treffen, weil der hat einige seiner besten Freunde und die sind Muslime. Also ist es sozusagen auf allen Seiten schwierig, mit diesem klaren Schnitt das zu machen. Da stellt sich die Frage, was kommt dazwischen? Und genauso findet man, wenn man sozusagen die üblichen Debatten und die Literatur durchgeht, eine ganze Menge von Lackmustests, die nicht funktionieren. Also das eine ist eben, diese Kritik am Islamismus ist legitim, am Islam illegitim. Die funktioniert kaum, weil sozusagen diese Grenze nicht so leicht zu ziehen ist. Dann gibt es Teile von Literatur, wo es dann so klingt, als wäre sozusagen alle Positivaussagen im Islam wären unproblematisch, die Negativaussagen wären problematisch. Das kann nicht wirklich ein Hinweis für Kritik sein, weil natürlich Kritik sich auch problematisierend auf religiöse Traditionen beziehen kann. Dann gibt es relativ verbreitet sozusagen die Frage, man muss doch wohl die Wahrheit sagen dürfen und dann werden die Aussagen im Islam gelten, dann ist problematisch, wenn sie die Unwahrheit sind und da ist natürlich, das ist erstmal ein überzeugendes Argument und natürlich müssen Aussagen, die legitim in der Öffentlichkeit getätigt werden sollen, einen Anspruch von Wahrheit vertreten und denen auch einlösen können. Allerdings reicht das als alleiniges Kriterium nicht, weil wenn wir uns jetzt alle in dem Raum einigen würden, über eine Person im Publikum alle mal die Wahrheit zu sagen, würde das sicherlich für die Person auch sehr unangenehm. Das heißt, wir hätten dann eine Sprechsituation, wo alle nur die Wahrheit sagen, aber man trotzdem eine Person sehr eindeutig diskriminiert, wenn man das auf eine gesellschaftliche Situation überträgt. Wenn wir eine gesellschaftliche Debatte haben, wo die ganze Zeit die Muslimen durchleuchtet werden, der Islam durchleuchtet werden, aber das sehr einseitig und stark verzerrt ist, selbst wenn dann immer die Wahrheit gesagt werden würde, wäre es immer noch problematisch. Dann gibt es sowas von Verallgemeinerung gegen Differenzierung. Da ist auch was dran. Allerdings ist es sehr, sehr schwierig, eine Art Sprechens zu finden, die überhaupt nicht verallgemeinernd ist. Also es muss auch noch weiter ausgestaltet werden. Und wie gesagt, Donald Trump differenziert auch zwischen seinen guten Freunden und den anderen. Das heißt, da ist eine Differenzierung. Das ist die Frage, wie differenziert muss das sein? Dann gibt es eine, die in Deutschland regierungsoffiziell ist, einen Lackmustest. Da heißt es, dass Kritik am Islam als Religion ist legitim. Die Hetze gegen Muslimen als Menschen ist dagegen illegitim und das ist, wenn die Deutsche Islamkonferenz als Regierungs- oder mehr oder weniger regierungsoffizielle Institution das sagt, macht das natürlich einen gewissen Sinn, weil die Hetze gegen Personen tatsächlich nach Rechtsnorm illegitim ist, die Kritik an Religionen aber eher nicht. Allerdings wird man in antimuslimischen Hetzseiten sehr, sehr viele Aussagen finden, die nicht über die Muslimen gehen, sondern heißt dann, der Islam ist eine kriegerische Ideologie, der Islam schreibt den Gläubigen vor, dass sie uns alle anlügen. Der Islam tut dies, jenes, jenes. Und das heißt, da wird auch nicht über die Muslime gesprochen, sondern mitunter nur über den Islam. Ist, sagen wir so, bei Thilo Sarrazin wird mehr über die Muslime gesprochen, bei Hans-Peter Radatz mehr über den Islam. Das heißt, man kann auch nur über den Islam und nicht über die Muslime sprechen und trotzdem noch Hetze betreiben. Dann gibt es gerade in linken Kreisen so eine Lackmustest, wo es heißt, naja gut, wir Linken machen eine Religionskritik. Die Rechten da vorne, die machen irgendwie eine Hetze gegen Fremde, die tun nur so, als würden sie Religionskritik machen. Eigentlich geht es ihnen um die Fremde, deswegen ist das, was wir machen, ist das Gute. Was die machen, ist das Böse. das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, aber letztlich wird hier die Legitimität des Sprechens dann auf die politische Identität der Sprecherin zurückgeführt. Das heißt, das, was jemand sagt, der sich als links versteht, das muss schon legitim sein. Das, was jemand sagt, der sich rechts versteht, das muss dann illegitim sein. Das kennt man auch in üblichen Abwehrdiskursen über linken Antisemitismus, wo es auch heißt, naja, ich bin links, ich mache nur Staatskritik. Und das funktioniert auch nicht, wenn man sich dann nämlich das anguckt, was gesagt wird, sind die Unterschiede so deutlich nicht. Man kann den Rechtspopulisten nicht allen nachweisen, dass sie da irgendwie über Fremde hetzen. Und die Diskurse, die da betrieben werden, ähneln sich sehr stark. Das heißt, das geht auch nicht auf und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, diese ganzen einfachen Lackmustests, wo man einfach so einen Schnitt da durchzieht, die laufen alle nicht. Und ihr könnt gerne nachher in der Diskussion noch ein paar mehr anbringen und ich werde dann versuchen, meine These zu verteidigen, dass sie alle nicht aufgehen. Und den von mir vorgeschlagenen Umgang mit diesem Dilemma werde ich jetzt in 4 Schritten erläutern. Also den ersten Schritt haben wir schon hinter uns. Dann als nächstes werde ich erläutern, warum meiner Ansicht nach es sowas wie demokratische Kritik an Kultur in der demokratischen Öffentlichkeit geben muss. Als nächstes werde ich darlegen, was ich unter antimuslimischem Rassismus verstehe. Und dann werde ich so das Grenzgebiet dazwischen versuchen zu durchmessen. Wenn ich jetzt sage, was ist demokratische Kritik, was muss die zu Kultur betreiben, dann ist erstmal zu fragen, was ist überhaupt Kritik? Und dann will ich so ganz heuristisch, ohne jetzt groß auf die Theorien einzugehen, an die ich mich dabei anlehnen könnte, 2 Arten, wie man Herrschaftskritik verstehen könnte, anreißen. Das eine ist so eine Art Kritik zu verstehen, die sehr stark dann auf Bewusstsein und auf das richtige oder falsche Bewusstsein von der Welt zielt. Und dann ist Kritik das Aussprechen der Wahrheit über Herrschaft und Ausbeutung auf der Welt. Das heißt, auf der Welt sind Herrschaft und Ausbeutung, die finden wir als Herrschaftskritiker schlecht. Und die Kritikerin muss diese Herrschaft, diese Ausbeutung so benennen, wie sie wirklich ist. Und sie muss eben wahr sprechen. Und im Fokus steht dann, wenn ich frage, was ist Kritik, ob die Aussagen, die da getroffen werden, wahr sind. Also ob die in der Sache haltbar sind und natürlich, ob sie irgendwie Herrschaft betreffen. Auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Art, Kritik zu verstehen, wo man nicht so sehr auf den Wahrheitsgehalt und auf das Bewusstsein davon, wie die Welt ist, zielt, sondern die Kritik eher als eine soziale Handlung versteht, die in einem sozialen Kontext vorgenommen wird. Und dann fragt man eher, das ist Kritik, wenn es da das eine Art des Sprechens ist, die wirklich dazu beiträgt, dass Herrschaft destabilisiert wird und dass sie unterminiert wird. Das heißt, so ein effektives Widersprechen gegen Herrschaft und Ausbeutung. Dann ist das Kriterium für Kritik eher, dass sie Herrschaft effektiv unterminiert und im Fokus stehen die Effekte des Sprechens. Das heißt, es geht mir nicht darum, ob die Person jetzt das richtige Bewusstsein von der Welt und allem hat, sondern ob sie in dem Moment, wo sie spricht, in einer Art und Weise spricht, die Herrschaft destabilisiert oder stabilisiert. Das klingt ja erstmal sehr abstrakt. Ich hoffe, das im Folgenden noch weiter einholen zu können. Wofür ich plädiere, ist, dass Herrschaftskritik beides sein muss. Also man kann den Anspruch auf Wahrheit nicht aufgeben. Wenn man Kritik betreiben will, muss man Herrschaft benennen, wie sie wirklich ist und wo sie wirklich ist. Auf der anderen Seite muss man sich aber auch ehrlich Rechenschaft darüber ablegen, was die Kritik, die man in dem Kontext äußert, wo man sie äußert, für Effekte hat. Also wenn ich mich den gleichen Vortrag, den ich jetzt hier halte, auf der hier vielleicht Herrschaftskritik, wenn ich den auf der Bühne einer Pegida-Demonstration halten würde, ein bisschen andere Rhetorik, würde ich sagen, dann wäre es keine Herrschaftskritik. Hier wäre es die vielleicht. Man muss diesen Effekt, den das in dem Kontext hat, mitbedenken. Also sowohl Wahrheitsgehalt als auch Aussagen. Was hat das jetzt zu tun, wenn wir öffentlich über Kultur streiten? Kann man erst mal fragen, warum muss in einer demokratischen, liberalen Öffentlichkeit überhaupt über Kultur gestritten werden? Kann auch sagen, jede soll nach ihrer Fasson selig werden. Und dann ist Kultur und Religion Privatsache und damit muss man sich in der Öffentlichkeit nicht wechselseitig behelligen. Was ich auch erstmal für einen vernünftigen Startpunkt halte, allerdings halte ich ihn nicht für bis zum Ende durchhaltbar. Das eine ist, weil Formen der Lebensführung und insbesondere der guten Lebensführung immer nur im Kontext von kulturellen Überlieferungen existieren können. Wir alle müssen uns immer fragen, wie wollen wir unser Leben führen? Und auch wenn wir die Minima Moralia 5-mal gelesen haben und sagen, dass es das richtige Leben hier nicht gibt, müssen wir trotzdem noch fragen, wie wollen wir leben? Wollen wir mit 20 heiraten und dann unser Leben dann zusammen sein und 10 Kinder haben? Oder wollen wir bis 50 Polyamor leben und dann mal weitersehen? Oder wollen wir lieber asexuell sein und im Fußballstadion uns Intimität holen? Das sind alles Fragen, wie man das Leben führen kann. Wollen wir uns unser Glück finden, indem wir uns in der Arbeit möglichst selbst realisieren und dann in unsere Leistung unser Glück finden, dass wir 60 Stunden arbeiten oder die Arbeit so weit wie möglich reduzieren und unser Glück in der Freizeit suchen. Das sind alles Fragen, an denen kommt kein Mensch vorbei und wir könnten noch 5 andere Lebensbereiche jetzt aufmachen. Und das sind alles Fragen, die kein Mensch für sich selbst alleine beantworten kann, sondern alle Antworten, die wir finden, das ist immer Kultur und das ist immer Tradition. Das ist, hat immer was mit den Antworten zu tun, die unsere Eltern, unsere Freundinnen, unsere Schulen und so weiter vertreten haben, vermittelt haben. Und in diesen Traditionen verorten wir uns, ob wir wollen oder nicht. Das ist einfach so. Und wenn nicht öffentlich darüber gesprochen würde, wie man das Leben gut oder schlecht führen soll, könnte niemand von uns auch nur der Idee nach ein gutes Leben führen. Das heißt, irgendwo muss in der Öffentlichkeit über Kultur gesprochen werden. Und ohne das geht es nicht. Und auch die liberalste Lebensform ist immer noch eine Art, sein Leben zu führen, die irgendwie sich in kulturelle Traditionen einschreibt. Kann man immer noch sagen, naja gut, dann reicht es ja über, muss ja immer noch nicht streiten so. Aber auch das Streiten über Kultur und über Formen des Lebens ist notwendig, weil wir wollen ja alle hoffen, dass Lebensformen nicht immer nur sich reproduzieren und Formen der Lebensführung sich nicht immer nur reproduzieren. Und wahrscheinlich leben die wenigsten hier dasselbe Leben, was ihre Eltern gelebt haben, was ihre Eltern für sie vorgesehen haben. Und wir haben ja alle auch die Hoffnung, dass unsere Formen, das Leben zu führen, dabei immer freier werden und wir vielleicht immer mehr Zwänge hinter uns lassen könnten. Und das passiert auch nur, wenn wir darüber streiten, wie die Leute vor uns, also insbesondere unsere Eltern, unsere sonstigen Autoritäten, wie wir uns rumschlagen, ihre guten Formen des guten Lebens sich vorstellen und dann sagen wir, nee, so nicht. Und in dem Moment findet da ein Streit statt und dann sage ich gewissermaßen, deine Vorstellung vom guten Leben ist nicht meine, das ist für mich ein schlechtes Leben und nur durch solche explizite Abgrenzungen kann es irgendwelche Befreiungen oder Verbesserungen in diesem Bereich geben. Dann könnte man natürlich immer noch sagen, naja gut, aber dann kann ja jeder einfach sich mit seinen Eltern streiten und dann muss man jetzt nicht irgendwie öffentlich andere Leute noch behelligen und anderen Leuten darüber streiten, wie deren Kultur ist. Das halte ich aber für kein sehr glückliches Argument, weil das würde voraussetzen, dass Kulturen irgendwie so abgeschlossene Einheiten sind, wo man dann irgendwie so drin ist. Und ich zum Beispiel bin ein Atheist aus einem atheistischen Elternhaus mit protestantischen Großeltern und dann frage ich mich, von wem darf ich mich abgrenzen? Darf ich nur von irgendwelchen obskuren Marxisten wie meinen Eltern abgrenzen? Darf ich mich auch irgendwie kritisch mit der protestantischen Lebensweise meiner Großeltern auseinandersetzen? Darf ich mich als jemand, der in Köln wohnt, mit der katholischen Kirche auseinandersetzen? Also was wäre da jetzt mein eigenes? Oder darf ich mich mit allen monotheistischen Religionen auseinandersetzen, weil das irgendwo auch eh alles dasselbe ist? Also diese Bezugnahme, dass man sich nur auf das eigene beziehen kann, das ist ein Argument, was für mich nicht ausgeht. Und ich glaube, man braucht auch immer irgendwie so einen Bezug auf anderes, um irgendwie darüber nachzudenken. Von daher geht dieses mit dem, man darf nur seine eigene Kultur kritisieren, auch nicht auf. Und schließlich und letztens ist es so, dass man nur im gesellschaftlichen Streit entscheiden kann, welche kulturellen Praktiken und Formen der Lebensführung nicht mehr tolerabel sind. Und das gilt natürlich insbesondere im Bereich der Erziehung und des Familienlebens, taucht diese Frage besonders häufig auf, wo das sind klassisch sozusagen eher Sachen, die in den Bereich des Privaten fallen, was die Eltern mit den Kindern machen, ist erstmal deren Sache, wo aber, ich würde sagen, zum Glück in den letzten 50, 60 Jahren der Staat und das Recht immer weiter eingedrungen sind in die Familie und sagen, nee, Kinder schlagen oder Kinder mit Kindern dieses und jenes machen, das ist nicht in Ordnung. Das ist sozusagen vielleicht eine kulturelle Praxis, die da in Deutschland so überliefert ist. Das geht nicht. Oder was ich, ein Vater, der seiner Tochter sagt, nee, hier mit einer Türkin fängst du nichts an. Das hat was vielleicht mit seiner deutschen Kultur zu tun, in der er geprägt worden ist, der Vater. Aber da würden wir sagen, das ist halt eine Art, deine Kultur auszuleben, die verstößt gegen demokratische Normen und das ist nicht tolerabel und das wollen wir nicht. Und auch das ist nur möglich, indem man darüber streitet, diese Grenzen zu ziehen. Und das sind so Überlegungen, die jetzt wieder kurz meine theoretischen Referenzen transparent machen, nicht so ungefähr in Anlehnung an Jürgen Habermas und Sheila Benner-Bibb und vielleicht ein bisschen Rael Yeghi formulieren würde. Die Frage, was hat das mit dem Sprechen über den Islam zu tun? Der Islam ist natürlich irgendwie auch eine von diesen kulturellen Traditionen, die ja auch manche vielleicht im Hinterkopf gehabt haben. Jetzt die Frage, was verstehe ich darunter? Und ich halte wenig davon, wenn ich über den Islam spreche, damit anzufangen, zu sagen, ja, hier der Koran, die Sunna, die fünf Säulen und so weiter und so weiter und so eine substanzielle Definition von dem zu machen, was ich für islamisch halte, weil ich dafür nicht qualifiziert bin. Ich bin Sozialwissenschaftler, ich bin ein säkulärer Bürger und ich bin aber nicht dafür qualifiziert zu sagen, was der Islam ist. Und als Sozialwissenschaftler ist für mich Religion in erster Linie nicht eine Wahrheit über irgendwas Außerweltliches, sondern ist eine soziale Praxis und ist eine Form von sozialem Bewusstsein. Und wenn ich das so verstehe, muss ich erstmal dem anfangen, was Musliminnen wirklich, als, was die selbst als Islam verstehen. Da muss ich erstmal anfangen, wer sind diese Musliminnen? Da würde ich erstmal sagen, Muslimin ist für mich jede Person, die sich selbst als Muslimin versteht. Das vielleicht bei ganz kleinen Kindern, müssen wir uns noch ergänzen, aber in erster Näherung gilt das erstmal so. Das heißt, mir ist egal, wie viel Schweinefleisch jemand isst, wie viel Alkohol die Person trinkt, wie oft sie betet, ob sie nach Mekka gehen will oder nicht, wie gut sie den Koran auswendig kennt, wenn die Person mir sagt, ich bin Muslimin und das nicht im Sinne von einem satirischen Stück sagt, sondern als ernst gemeinter Sprecher, würde ich sagen, ja, dann sehe ich das auch so. Als islamisch würde ich dann all das verstehen, was die so verstandenen Muslimen selbst als islamisch verstehen. Das heißt, nicht alles, was ein Muslima tut, würde ich sagen, das ist jetzt islamisch. Wenn die Muslima ein Glas Wasser trinkt, trinkt die nicht das Glas Wasser islamisch oder ein islamisches Glas Wasser per se, sondern nur, was die Person selbst sagt, was sie als islamisch versteht. Und das heißt, wenn jetzt aber fünf Leute an einem Tisch sitzen zum Abendessen, irgendeiner sagt, ich gebe eine Runde Bier aus und eine Person sagt, danke für das Angebot, ich bin Muslima und ich trinke kein Bier, weil das bei uns verboten ist und deswegen trinke ich lieber Wasser, dann würde ich sagen, dann ist die Entscheidung, Wasser zu trinken, ist was Islamisches, was für die Person, was mit ihrer Religion zu tun hat. Das heißt, das, was für die Person selbst islamisch ist, verstehe ich dann auch als islamisch. Und das heißt natürlich, dass es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, das islamisch zu tun. Also wie gesagt, ich würde die Person, die dann das Bier nimmt, auch nicht exkommunizieren. Das müssen andere machen. Aber was diese Person als islamisch verstehen, das entscheiden die natürlich nicht in ihrem stillen Kämmerlein, jeder für sich, indem sie den Koran lesen oder nicht lesen oder einfach darüber nachdenken, was Gott wohl von ihnen will, sondern das lernen sie eben auch in ihren Elternhäusern, in Schulen, in Freundeskreisen, im Internet oder in sonstigen religiösen Kontexten. Und da formieren sich dann eben verschiedene Linien raus, wie man das machen kann. Und dementsprechend verstehe ich den Islam in Anlehnung an Tal al-Azad als eine diskursive Tradition, in der Muslimen seit 1400 Jahren aushandeln, was islamisch ist. Und wenn ich sage diskursive Tradition, heißt das jetzt nicht, dass es so eine ganz freie Sache ist, wo alle ganz viel und frei und unabhängig miteinander reden, sondern es hat natürlich einen sehr großen Unterschied, ob die Person, die sich da äußert, ein Mullah ist oder ob die Person, die sich äußert, ein siebenjähriges Mädchen ist. Und das hat dann sehr viel mit Macht und mit Hegemoniebildung zu tun, die es auch jeweils gibt. Aber auch wenn man diese machtvollen Formationen dabei berücksichtigt, ist festzuhalten, dass es sich im Laufe dieser 1400 Jahre eben verschiedene islamische Traditionen herausgebildet haben, wie man das auslegt. Und jede Person, die sich heute irgendwie islamisch verorten, als Muslima oder Muslim auftritt, muss sich irgendwie in ein Verhältnis zu diesen 1400 Jahren Traditionen setzen, muss sich von irgendwas abgrenzen, sich mit irgendwas identifizieren. Ohne das geht es nicht. Das heißt, man kann es immer in diesem Kontext sehen. Nach meinem Verständnis von Kritik, von Kultur und von Islam ist als nächstes die Frage, was sind meiner Ansicht nach die Phänomene innerhalb des Islams, wo ich sagen würde, ja, darüber muss auch in einer demokratischen Öffentlichkeit erstmal kritisch reflektiert werden, auf jeden Fall. Das nächstliegende Beispiel ist erstmal das, was man als politischen Islam oder Islamismus versteht. Das ist, sind diejenigen Interpretationen des Islam, die darin eben nicht nur irgendwie eine Anleitung für das individuelle gute Leben oder für das gute Familienleben sehen, sondern explizit eine Ordnung dafür, wie der Staat und die Gesellschaft insgesamt geordnet werden soll, die dann mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen sind. Und das ist eben ein Spektrum, der also auf der einen Seite vom islamischen Staat bis irgendwo dann ausfasernd hin zu Milli Gerüsch oder so, also eine der großen, auch in Deutschland groß vertretenen islamischen Verbände, neigt, wo dann bei letzterem die Frage ist, wo läuft da die Grenze zwischen einer konservativ-muslimischen Position oder einem Islamismus, aber irgendwo ist da so ein politischer Anspruch damit vertreten. Und das ist natürlich ganz selbstverständlich, wenn jemand einen politischen Anspruch in der Öffentlichkeit formuliert, dass der kritisiert werden muss, schon gar, wenn es ein relativ offensiv antidemokratischer ist. Als zweites gibt es aber auch Dinge, die ich nicht als islamistische Probleme verstehen würde, sondern als Probleme von einem orthodox-islamischen Mainstream. Und da ist einer der nächstliegenden Punkte sind dann patriarchalische Geschlechternormen, die sich eben nicht nur bei Islamisten finden, sondern zum Beispiel, also ein Beispiel dafür ist, dass eigentlich alle großen islamischen Verbände sozusagen geben so Heiratsregeln heraus und die schreiben alle vor, dass muslimische Männer nicht muslimische Frauen, aber muslimische Frauen keine nicht muslimischen Männer heiraten dürfen. Das ist jetzt nicht nur bedauerlich für die Leute, die nicht heiraten können, sondern es ist natürlich auch, da drin steckt natürlich ein ganz klassisch patriarchalisches Bild davon, dass Frauen sozusagen so eine Verhandlungsmasse sind, die man aufnimmt, aber nicht hergibt. Und das, wenn man noch die anderen Normen, die herumherum gruppiert sind, anguckt, ist das eindeutig klassisch patriarchalisches Denken. Und das ist etwas, was zu kritisieren ist, natürlich nicht nur, wenn es in den Islam auftaucht, aber und man darf natürlich nicht glauben, dass jetzt irgendwie alle 3 bis 4 Millionen Musliminnen und Muslime in Deutschland nach diesen Regeln leben, aber das sind die wesentlichen Verbände und das hat schon einen Effekt, wenn die sowas vertreten. Und das ist durchaus was, wo Herrschaft dran verknüpft ist, wo man sich fragen kann, welche Art des öffentlichen Sprechens könnte solche Herrschaft destabilisieren. Drittens damit verbunden sind so das, was ich als problematische Ausprägung im Volksislam bezeichnen würde. Das wird als Volksislam oder traditionalistischer Islam wird in der Wissenschaft, werden so Ausprägungen des Islam benannt, die von der Orthodoxie, wie sie die großen Verbände benennen oder definieren, deutlich abweichen. Und da gibt es zum einen so verhältnismäßig harmlose Beispiele. Zum Beispiel gibt es Rauf Ceylan, ein Wissenschaftler, der eine Studie zu Imamen in Deutschland gemacht hat, ist zu seiner Überraschung darauf gestoßen, dass es sehr viele Imame in Deutschland gibt, die durch Handauflegen heilen. Oder zumindest hat er mit Imamen gesprochen, die von ihren, die dann neu in der Gemeinde waren, bei denen die Gemeinde angekommen ist, jetzt heilen uns mal durch Handauflegen. Was darauf hindeutet, dass ihre Vorgänger das gemacht haben müssen, das waren nicht Einzelfälle. Und das würden die allermeisten orthodoxen Gelehrten würden sagen, das hat mit dem Islam gar nichts zu tun, das ist irgendwie magische Praxis und verboten. Aber wie gesagt, wenn ich als islamisch das verstehe, was Muslimen als islamisch verstehen, gibt es offensichtlich Muslime, die es als islamisch verstehen. Und dann muss ich sagen, ja, ist das auch Teil des Islam. Aber nun ist Heilung durch Handauflegen natürlich nicht problematisch als ein Horoskop in der Tageszeitung. Und da würde ich sagen, das muss nicht sein, was uns besonders befassen muss. Das ist nur als wenig dramatisches Beispiel erstmal. Aber es sind auch genau solche Islamauslegungen, in denen auch Dinge wie Ehrenmorde oder Zwangsheiraten auch religiös legitimiert werden. Auch Dinge, die durch die großen Islamverbände abgelehnt werden. Da werden vielleicht arrangierte Ehen befördert, aber keine Zwangsehen. Ehrenmorde werden auch abgelehnt, aber es gibt durchaus Ausprägungen des Islam, in denen diese als islamischen Normen entsprechende Handlungen geframed werden. Und schließlich gibt es noch so eine Behelfskonstruktion, was ich als problematische Ausdrucksform islamischer Identität benenne. Das ist etwas, was ich so im Sommer 2014 da aufgenommen habe in die Liste, als es diese im Rahmen des oder im Kontext des Gaza-Krieges so eine Reihe von Demonstrationen in deutschen Innenstädten gab, die zu großen Teilen ziemlich eindeutig antisemitisch aufgeladen waren, wo dann es so Parolen gab wie Hamas, Hamas, Juden ist Gas und Jude, Jude, feiger Schwein, komme raus und kämpfe allein. Ich hoffe, dass wir das eindeutig als antisemitische Parolen identifizieren können. Und wie gesagt, nur weil ich vermuten würde, dass die Personen Muslime sind, die das sind, würde ich sagen, hat noch nichts mit dem Islam per se zu tun. Allerdings gab es dann immer wieder sehr deutliche Fälle, wo einige der Leute, die das gegrölt haben, sich gleichzeitig noch explizit muslimisch verortet haben. Also entweder indem sie halt abwechselnd immer Allahu Akbar und das islamische Glaubensbekenntnis auf Arabisch gerufen haben und im Abwechsel dazu antisemitische Parolen, wo ich sagen würde, ja, die treten hier offensichtlich bewusst dezidiert als Muslime auf und rufen das. Es waren übrigens zum größten Teil keine Salafisten, sondern eher Erdogan-Fans, die das getan haben. Und wo ich sagen würde, ja, das hat für die was mit der islamischen Identität zu tun. Dann gab es auch teilweise so Arten, wie das so beides gleichzeitig geframed wird. Und das sind erstmal alles Dinge, wo ich sagen würde, das sind alles öffentlich relevante Themen, über die zu sprechen ist. Und was ich damit erstmal jetzt gezeigt haben will, ist, dass die Aussage, das legitime Sprechen ist Kritik an islamistischen Aktivitäten, viel zu eng ist und dass das sehr, sehr viel weitergehen muss. Und wenn ich es an der Stelle aufhören würde, könnten mir natürlich alle sagen, prima gemacht, deutsche Öffentlichkeit, wir müssen viel über den Islam reden, du redest ganz viel über den Islam, alles sehr gut demokratisch hier. Aber meiner Ansicht nach ist genau das Gegenteil der Fall und es wäre sehr viel wünschenswert, wenn sehr viel weniger über den Islam gesprochen werden würde. Und das will ich jetzt im Folgenden eben auch noch erläutern, warum ich das so sehe. Da habe ich erstmal so relativ vage gesammelt, so verschiedene Aspekte dessen, was ich als antimuslimischen Rassismus bezeichnen würde, gesammelt. Also wir haben zum einen sozusagen eine ganze Reihe so von Demonstrationen, insbesondere im Jahr 2014, 2015 gehabt, die sich explizit mit Bezugnahme auf den Islam formulieren oder formieren, die dann sozusagen Hooligans gegen Salafisten oder die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, also irgendwie so einen expliziten Bezug auf den Islam haben und die dann auch ganz viel von dem, was ich eben gesagt habe, auch sagen würden. Die sagen, ja, die Frauenunterdrückung, ja, der Islamismus, ja, der Dschihadismus, ja, die Ehrenmorde, ja, der Antisemitismus und das sind alles Motive, die da auch auftreten und die treten dabei auf in einer Art und Weise, die, auch das sage ich jetzt einfach so, aber relativ offensichtlich rassistische, hetzerische, diskriminierende Formen annimmt. Im selben Kontext sind auch eine Reihe von Parteien und Bewegungen zu nennen. Da gab es erstmal so eine Reihe von Kleinparteien, die sogenannten Pro-NRW, Pro-Köln und so weiter und die Freiheit, die sich fast wirklich als ein Themenparteien zwischenzeitlich formiert haben und nur über den Islam gesprochen haben. Irgendwann auch noch auf andere Geflüchtete und Sinti und Romani umgestiegen sind. Aber die eindeutig da sind und die AfD hat sich ja auch im Jahr 2015 mit dem neuen Programm eindeutig auch positioniert, wo dann anschließend auch sozusagen die E-Mails geleakt wurden, im Vorfeld schon die E-Mails geleakt wurden, wo es dann von Frau von Storch sehr eindeutig hieß, ja hier, wir müssen jetzt den Islam zum Thema machen, damit kriegen wir Aufmerksamkeit. Das wird prima und da ist die explizite Positionierung da und das sind offensichtlich rassistische Parteien, die auch dieses Thema so besetzen. Dann gibt es im selben Umfeld auch eine Reihe von Blogs, einige Buchpublikationen und dann gibt es noch das, was ich sozusagen mit einem Begriff von Stuart Hall, oder der Begriff ist nicht von Stuart Hall, aber die Interpretation, der ich folge, ist von Stuart Hall, als Moral Panics bezeichnen. Das sind so große öffentliche Aufregungen über ein Thema, bei dem wir auch alle sagen würden, das ist ein reales Problem, die dann aber auf eine Art und Weise auf einmal mit großer Aufregung thematisiert werden, die ziemlich eindeutig rassistisch oder rassifizierend in den Effekt sind. Und da ist, glaube ich, sozusagen die in diesem Jahr stattgefundenen Debatten um sexuelle Gewalt ein gutes Beispiel für. Also das heißt nicht, dass das, was in Köln und anderen Orten an der Westen passiert ist, nicht real wäre und nicht schlimm wäre. Aber es ist eben bemerkenswert, dass es im Anschluss darin erst zu einer Novellierung des Sexualstrafrechts in Deutschland kam, auf das feministische Akteurinnen irgendwie schon seit Jahrzehnten hingewirkt haben dass, oder darauf hingewiesen haben, dass das zu schwach ist. Und nachdem dann diese Vorfälle so kamen, dass man irgendwie das irgendwie auf den Islam, die Geflüchteten ziehen kann, dann gab es aber eine ganz große Aufregung darum und auf einmal hat das dann sogar legislative Konsequenzen gehabt und diese ganze Debatte war sehr stark aufgeladen als die sexuelle Gewalt einer gefährlichen Minderheit. Also sozusagen irgendwie ein reales problematisches Thema wird dann auf eine Art und Weise thematisiert, die zu einem Diskurs über eine Minderheit wird. Ähnliches lässt sich auch auf der Einstellungsebene widerspiegeln, feststellen und da ist so, also ich muss noch kurz meine Bielefeld-Kritik eben zurücknehmen, was ich da gesagt habe, also diese Definition von Leibold Kühn ist auch im sehr frühen Text, sie haben auch später ihre Instrumentarien noch sehr viel weiter ausdifferenziert und es gibt dazu auch noch in Leipzig von Decker und anderen noch die Mitte-Studien und alle kommen immer ungefähr zum Ergebnis, so 30-40% der Menschen in Deutschland islamfeindliche Einstellungen hat. Man kann über die Operationalisierung streiten, aber die Ergebnisse sind recht konsistent. Dann gibt es ebenfalls eine messbare Diskriminierung von Leuten, die sich als gläubigen Musliminnen und Muslimas positionieren auf Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt und so weiter. Es gibt Alltagsrassismus, wo Leute für ihr Kopftuch oder sonst was schräg angesprochen werden. Mitunter kann man eine Kopftuchfrage auch über staatliche Diskriminierung sprechen und dann gibt es zum Glück in relativ gering im Sinne zu anderem Rassismus, nicht um es zu verharmlosen, Umfang, auch antimuslimische Gewalt, die sich sozusagen, es gibt sozusagen den einen bekannten Mord von Marwa El-Sherbini in Dresden, aber ansonsten nimmt die in der Regel Formen an, wie dass Frauen auf der Straße das Kopftuch runtergerissen wird oder eben durch Brandanschläge auf Moscheen, die ebenfalls sehr häufig in Deutschland sind, wo wir aber, glaube ich, auch uns hoffentlich alle auf einigen können, dass es Formen von Gewalt sind, die eine Minderheit als Minderheit treffen sollen und die hochproblematisch sind. Und dementsprechend sieht man, dass das, was ich eben mit Donald Trump symbolisieren wollte, nicht sozusagen das Problem einer Person oder irgendwie des rechten Randes ist, sondern sehr weit durch die Öffentlichkeit geht. Das heißt, auch hier ist das Bild ist zu eng und auch da müssen wir sagen, dass nur die generell ablehnenden Einstellungen muslimischen Personen und Glaubensrichtungen gegenüber nicht ausreicht, um das Problem zu erfassen, dass das Problem doch noch weiter ist. Und das ist die Frage, wie fasst man das Problem? Und da gibt es zum einen das, wo ich eben auch herzitiert habe, die sogenannte Vorurteilsforschung, wo man guckt, okay, welche Einstellungen haben die individuellen Personen gegenüber dem Islam? Und ohne das jetzt weiter auszuführen, ist das nicht, also kann ich gerne in der Diskussion noch weiter ausführen, ist das nicht die Art, das zu fassen, die ich für die produktivste halte, sondern ich schließe da eher an Literatur an, die von einem antimuslimischen Rassismus spricht, eher als von einem Vorurteil. Und das sind so Autorinnen in Deutschland insbesondere oder im deutschsprachigen Kontext, insbesondere Yasemin Schoman oder Fanny Müller-Uri. Und die verstehen Rassismus eben nicht als eine individuelle Einstellung, sondern als ein soziales Machtverhältnis, in dem eine Gruppe, in dem Fall Nicht-Muslime privilegiert werden und eine andere Gruppe, nämlich Musliminnen und Muslime, marginalisiert werden. Und das ist sozusagen nicht eine Frage der individuellen Einstellung, sondern eine Frage von sozialen Machtverhältnissen. Und die Grundlage für dieses soziale Verhältnis ist diesen Autorinnen und Autoren zufolge immer so ein Diskurs, in dem diese Differenz erst geschaffen wird. Also die Annahme ist, dass es die Unterscheidung zwischen schwarzen und weißen Menschen keine Unterscheidung war, die schon immer da war, sondern die erst geworden ist, indem irgendwelche Leute das zu einem sozial bedeutungsvollen Differenzträger gemacht haben. Und Ähnliches ließe sich auch über die Differenz muslimisch-nicht-muslimisch sagen. Das klingt erstmal bizarr, weil natürlich gab es Musliminnen schon, bevor irgendjemand von außen gesagt hat, ihr seid Muslime und wir sind Nicht-Muslime. Aber wenn man sozusagen sich anguckt, wie gesellschaftliche Debatten funktioniert, macht es schon Sinn, davon einer Islamisierung der Debatten zu sprechen, wie Nina Clara Tiesler, also eine Soziologin, das tut. Das heißt, so viele Themen, die noch vor 20, 30 Jahren ganz anders thematisiert worden wären, werden heute als islamische Themen thematisiert. Zum Beispiel Jugendkriminalität wäre vielleicht vor 50, 60, 70, 80 Jahren irgendwie als so ein Ding von undisziplinierten Unterschichten, die irgendwie mal richtig gebildet werden müssten oder die unten gehalten werden müssen, thematisiert worden. Vor 30 Jahren vielleicht ein Problem von Ausländern, vor 20 Jahren von Türken und heute würde es als eins von Muslimen thematisiert. Kann man auch an der Sozialwissenschaft den Forschung festmachen, wer wird da problematisiert. Man heißt es sozusagen, vorher hieß es, hat das was mit der anatolischen ländlichen Herkunft zu tun, heute heißt es, hat das was mit dem Islam zu tun. Und unabhängig von der Frage, wie viel Wahrheitsgehalt ist, kann man sagen, dass da sozusagen die Linie, an derer die Differenz gesehen wird, sich verschoben hat in den letzten 30 Jahren. Es hat sowas stattgefunden, was man als Islamisierung der Debatten bezeichnen kann und damit findet auch eine Muslimisierung der Individuen statt. Das heißt, der Einzelne wäre vielleicht vor 20 Jahren irgendwie gefragt worden, ja, was macht ihr Türken denn da? Und heute wird er gefragt, ja, wie ist das denn bei euch Muslimen? So, ohne dass jetzt die Person notwendigerweise eine andere wäre. Und dadurch, indem die einzelnen Personen auch immer wieder als Muslime angesprochen werden, fragen die sich natürlich auch, okay, wie ist das jetzt mit mir und dem Islam? Und da gibt es, schafft die Forschungsliteratur verschiedene Reaktionsweisen darauf, entweder eine Ablehnung zu sagen, nee, ich bin kein Muslim, oder eben die Hinwendung dazu und dann wirklich zu fragen, wie ist das mit dem Islam? Und wenn das ein junger Mensch heute fragt, googelt er wahrscheinlich als erstes und landet dann wahrscheinlich als erstes bei Pierre Vogel oder Ibrahim Abu Naji und das hat auch entsprechende negative Konsequenzen dann. kurzum würde man mit aus so einer Definition heraus antimuslimischen Rassismus als einen gesellschaftlichen Mechanismus verstehen, der einen Gegensatz zwischen nicht-muslimischem Wir und muslimischen Anderen herstellt, wobei Letztere in einer marginalisierten Position festgeschrieben, sie von symbolischen materiellen Ressourcen ausgeschlossen werden. Das heißt, auch nicht jede Konstruktion von Differenz gilt dann als rassistisch, nur wenn es auch wirklich zu Diskriminierung und Marginalisierung kommt, die sich aber in Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt hier auch zeigen lassen. Das Problem dieser Definition wiederum ist, dass, wenn man jetzt hiermit fragt, welches Sprechen über den Islam in der Öffentlichkeit ist denn jetzt rassistisch und was demokratische Kritik, würde es hier nur noch sehr, sehr wenig Raum geben, weil es ist völlig unmöglich, irgendwie sich öffentlich irgendwie über den Islam zu äußern, ohne sich irgendwie in diesen Diskurs einzuschreiben, der ein Bild von dem Islam konstruiert und von dem Nicht-Islam und von den Musliminnen und nicht den Muslimen. Egal wie differenziert, toll, genau, präzise mit Textkenntnis man sich äußert, man schreibt sich notwendigerweise immer in diesen Diskurs ein. Und das ist auch so ein Problem, was ich an der entsprechenden Forschungsliteratur kritisiere. Das nenne ich dann sozusagen eine reduktionistische Verdachtshermeneutik, dass dann, wenn irgendjemand über den Islam sagt, wird das nur noch auf diesen diskriminierenden Effekt hin befragt. Das wird nur noch dahin gefragt, okay, wird damit diese Differenzkonstruktion verstärkt und ob damit aber auch tatsächlich ein autoritäres Binnenverhältnis innerhalb des Islam, ob ein realer Antisemitismus, ob reale Homophobie angesprochen wird, das wird aus dieser Perspektive überhaupt nicht mehr gefragt. Also ich muss jetzt sozusagen Ilka Eickhoff und Jasmin Strohmann thematisieren das schon in ihren Büchern, aber so relativ am Rande, als wäre es auch eine relativ einfache Sache. Und da ist es so ähnlich, nachdem ich über demokratische Öffentlichkeit und Kulturkritik gesprochen habe, gedacht habe, jetzt müssen wir sagen, alles Sprechen über den Islam ist toll, das ist ganz toll, würde es aus dieser Perspektive so aussehen, als wäre alles Sprechen über den Islam ganz schrecklich und zu vermeiden und wir müssten alle das Thema komplett meiden. Und ich will jetzt zum Abschluss meines Vortrages eine Art und Weise vorschlagen, wie man diese beiden Seiten zusammenbringen kann. Dabei lehne ich mich wieder an ein Konzept aus eher früheren soziologischen Schriften von Jürgen Habermas an, nämlich das der systematisch verzerrten Kommunikation. Und da würde ich erstmal mit dem, was ich eben in Anlehnung an Habermas formuliert habe, erstmal sagen, ja, Kultur ist eine öffentliche Sache und es ist gut und wichtig und kann potenziell befreiende Effekte haben, wenn wir öffentlich über Kultur uns streiten. Aber dieser öffentliche Streit über Kultur kann in Verhältnissen stattfinden, die die Kommunikation systematisch verzerren. Also ein plakatives Beispiel habe ich eben schon genannt. Wir reden hier 2 Stunden lang alle die Wahrheit über eine Person in diesem Raum. Wäre offensichtlich eine systematische Verzerrtheit unserer Kommunikation, weil die eine Person dann nur noch als Objekt, das sich verteidigen, rechtfertigen müsste, da wäre. Und ähnlich kann man eine systematische Verzerrung auch in größeren gesellschaftlichen Debatten suchen. Dann wäre die Frage, was wären jetzt die Symptome, an denen ich so eine systematische Verzerrung der Debatten festmachen würde. Das erste wäre eben eine unbegründete Fokussierung auf Islam und Musliminnen. Und was damit gemeint ist, habe ich gerade schon erläutert, aber entscheidend ist ja auch das Wort unbegründet. Zum Beispiel wird auch immer wieder, wenn man über Islamismus oder Dschihadismus spricht, kommt häufig der Einwand, ja, aber so Fundamentalismen oder Extremismen gibt es ja in allen Weltreligionen. Und das ist die Wahrheit. Es gibt christliche Bewegungen, die in den USA Abtreibungsärzte erschießen. Es gibt einen jüdischen Extremismus. Es gibt, was manche Leute überhaupt nicht ins Bild passt, einen relativ finsteren buddhistischen Extremismus in Myanmar insbesondere, auch auf Sri Lanka, der sich ja auch sehr stark antimuslimisch auflädt. Und das gibt es tatsächlich in allen Religionen. Aber wenn heute mehr über muslimischen Islamismus geredet wird, als über jüdischen Extremismus, hat das auch seinen Grund in dem Umfang, in dem das Problem aktuell tatsächlich auftritt, weil so etwas wie den Islamischen Staat gibt es tatsächlich aktuell nur im Islam und die entsprechenden terroristischen Wege gibt es ebenfalls nur da und gerade in Deutschland gibt es auch, gerade in Hessen, wo ich ursprünglich herkomme, durchaus problematische, mit der Landesregierung teilweise verzahnte fundamentalistisch-christliche Strömungen, aber eben nicht in dem Umfang wie im Islam. Von daher ist da eine gewisse Mehrreden über islamischen Fundamentalismus in der Sache begründet. Und vorher würde ich das nicht als Verzerrungssymptom sehen, aber wenn es unbegründet ist, würde ich so sehen. Ähnliches, wenn sozusagen die Debatten überdurchschnittlich problematisierend ist in Bezug auf eine Minderheit. Welchen Beispiel skizziere ich das? Wenn man zum Beispiel über verschiedene Erziehungsvorstellungen in verschiedenen Religionsgemeinschaften spricht oder so, und dann sucht man aber, wenn man über den Islam spricht, immer verstärkt die Probleme und geht am ersten davon aus, dass bei denen in den Familien alles ganz schlimm sein muss und das nicht irgendwie in der Sache einholbar begründet ist, würde ich auch sagen, so eine überdurchschnittliche, unbegründete Problematisierung ist ebenfalls ein Problem. Als nächstes ist, wenn unbegründet kulturalisiert wird. Das heißt, wenn irgendwelche Handlungen, insbesondere deviante Handlungen, also was wie Jugend-Kleinkriminalität, bei den einen als ein Kulturphänomen gedeutet wird, bei den anderen nicht als Kulturphänomen gedeutet wird. Wenn irgendwelche wie man sagt, biodeutschen Jugendlichen Ladendiebstahl begehen, kleine Mobbing, Gewaltkriminalität tun, wird das in der Regel als so ein Fall vielleicht irgendwie, okay, sind aus sozial desolaten Verhältnissen stammend und daher passiert sowas, aber es wird selten gefragt, okay, ja, stimmt, vor 70, 80 Jahren sind deren Großväter schon marodierend, plündern und brandschatzen durch Europa gezogen, ist kein Wunder, dass die Jugendlichen das heute auch tun. So argumentiert man an der Stelle selten, obwohl es vielleicht nahe läge. In Bezug auf den Islam wird dagegen so der kulturelle Hintergrund auch bei Jugenddevianzen natürlich auch nach allen orthodoxen islamischen Regeln ist natürlich Ladendiebstahl, Taschendiebstahl und Gewaltkriminalität auch sicherlich verboten. Aber trotzdem sucht man da dann nach den Ursprüngen in der Kultur, aber auch hier ist wieder die Sache mit dem Unbegründeten und da ist sozusagen das Gegenbeispiel, ist in Debatten über Ehrenmorde, die, nochmal kurz der Disclaimer, von allen großen muslimischen Verbänden in Deutschland abgelehnt werden oder verurteilt werden, aber in Bezug auf Ehrenmorde hört man häufig das Argument, ja, wenn das irgendwie bei den normalen Deutschen passiert, in Anführungszeichen, dann sagt man Familiendrama, aber wenn es bei den anderen passiert, dann heißt es Ehrenmord. Und das halte ich für ein ausgesprochen schlechtes Argument. Weil ich würde tatsächlich natürlich sagen, dass das, was allgemein als Familiendrama gilt, also in der Regel der Fall, ein Familienvater, der von seiner Frau verlassen wird, dessen Frau untreu war, dessen Ehe in die Brüche geht oder sonst was, sieht sich in seiner männlichen Ehre gekränkt und tötet seine Familie und sich selbst. Das hat was mit patriarchalischen Traditionen zu tun, das hat was mit Kultur zu tun. Und das hat eindeutig was mit den Männlichkeitsnormen in der deutschen Mehrheitskultur zu tun, dass sowas irgendwie täglich fast einmal in Deutschland passiert. Und da kann man auch gerne über die Kultur sprechen. Aber das, was als Ehrenmord bezeichnet wird, ist tatsächlich nicht einfach dasselbe, dem rassistisch einen anderen Namen gegeben wird, sondern ist etwas anderes. Das ist nämlich eine in einem Familienkollektiv geplante Tat, wo die Mordtat selbst auch in diesem kleinen Kreis dann kulturell normiert ist und selbst als normativ gilt. Also in der Regel ist es ja so, wenn der Familienvater das Familiendrama begeht, dann gibt es vielleicht in dem Umfeld Menschen, die sagen, ja, kann ich schon verstehen, der hat schon schwer gehabt hier mit der Und das ist natürlich eine völlig unerträgliche Verharmlosung von einem patriarchalischen Mord. Aber es ist was anderes, als wenn in der Familie die Mordtat selbst auch als legitim geframed wird. Und das ist tatsächlich in dem, was als Ehrenmord bezeichnet wird, etwas anderes. Und da würde ich auch sagen, ist es völlig legitim, das unterschiedlich zu thematisieren und ist keine unbegründete Kulturalisierung zu sagen, Ehrenmord ist was anderes und anders kulturell als das Familiendrama, wenn auch beides kulturell ist. Der nächste Punkt wäre, wenn in Bezug auf Islam und Muslimen in der gesamten Debatte immer wieder essentialisiert und homogenisiert wird. Das heißt, essentialisiert soll heißen, dass sich sozusagen die Handlungen der einzelnen Muslime immer sozusagen als ein Ausdruck des islamischen Wesens, wie sich es irgendwie in dem Koran von vor 1400 Jahren finden lässt, deutet. Und dann so sage, okay, ja klar, Mohammed hat er das getan und hat er das gesagt, kein Wunder, dass die hier jetzt lügt oder Mohammed hat da irgendwie das über die Frauen gesagt, kein Wunder, dass der junge Mann hier jetzt irgendwie eine Frau schlägt. Und das ist sozusagen so eine Reduktion von irgendwelchen Handlungen, was ganz unterschiedliche Gründe haben mag, auf einen kulturellen Wesenskern. Und Homogenisierung ist eben die Vorstellung, dass irgendwie das im Islam alles gleich sei. Dann weiter so die Vorstellung von Kultur, also dass irgendwie Islam und Westen also gegeneinander abgeschlossene Entitäten vorgestellt werden, wo das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und es zwei unterschiedliche kulturelle Container sind und jede Person sitzt entweder im einen Container oder im anderen Container. Während es selbstverständlich so ist, dass jeder junge Muslim, der in Deutschland aufgewachsen ist, sehr, sehr stark durch europäische Kultur geprägt ist und sicherlich mehr Zeit mit amerikanischen Actionfilmen als mit dem Koran verbracht haben wird. Also es gibt auch andere Fälle, aber das ist aller Regel. Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum die IS-Propaganda so wenig aussieht wie der Koran und so sehr wie amerikanische Actionfilme. Und natürlich gab es davor auch schon Wechselbeziehungen. Und weiter ist die Frage im Diskurs, wer spricht im Diskurs? Und da ist eben die Frage, werden muslimische Stimmen marginalisiert, muslimisiert, selektiv wahrgenommen und instrumentalisiert? Also kann irgendwie sich in der Öffentlichkeit eine Muslima zu der Sache äußern, ohne dass sie als Muslima sprechen muss? Kann die einfach sagen, ich sehe als Mensch das so? Oder ist es immer so, was sagst du als Muslima dazu? Und was sagst du als unterdrückte Muslima dazu? Und das ist die Frage, wer kann wie in diesem öffentlichen Diskurs sprechen? Und die selektive Wahrnehmung und Instrumentalisierung ist deswegen wichtig, weil es ist tatsächlich, denke ich, nicht so, dass in der öffentlichen Diskurs Musliminnen und Muslime krass unterrepräsentiert wären, also vielleicht schon unterrepräsentiert, aber diejenigen, die am häufigsten, am lautesten sprechen, sind häufig so sehr starke Ausnahmestimmen. Also entweder gerne auch mal ein Salafist oder dann eben die sogenannten, also irgendwelche ex-muslimischen oder noch muslimischen Islamkritikerinnen, denen ich, also ich insbesondere, ich will nichts an der Position von Seyran Atesh irgendwie delegitimieren. Ich finde, die hat eine sehr legitime öffentliche Position. Aber die Frage ist, wenn ihre Stimmen oder eben die Stimmen von Leuten, mit deren Position ich mehr Probleme habe, wie Ayan Hirsi Ali oder Necla Kelek in der Öffentlichkeit sprechen, kann man sich fragen, warum werden gerade die so besonders laut in der allgemeinen Öffentlichkeit gehört, rezipiert, gelesen, zitiert? Und da würde ich sehr stark vermuten, dass es da deshalb der Fall ist, weil sie der deutschen Öffentlichkeit genau das über den Islam sagen, was die ohnehin wissen will und jetzt mit einer islamisch legitimierten Stimme zu hören bekommt. Und als letztes Symptom für so eine Verzerrung halte ich, wenn das Problem antimuslimischer Rassismus ausgeblendet oder verleugnet wird oder immer als so eine interessierte Lüge von Musliminnen und Muslimen abgetan wird. Also wenn irgendwo in einer Talkshow ein muslimischer Sprecher in der Regel darauf hinweist, dass es den Rassismus gibt und dann gesagt wird, naja gut, das ist jetzt nur eine Rechtfertigung und Verteidigung und nicht angenommen wird, dass das real ist, kleine Anekdote dazu, wie sehr das Problem wahrgenommen wird. Im Rahmen der schon zitierten Deutschen Islamkonferenz werden immer so Tagungen und so ausgerichtet, wo inhaltliche Sachen stattgefunden haben. Irgendwann gab es auch mal auf Druck der Islamverbände eine Tagung, die zum Thema antimuslimischer Rassismus stattgefunden hat. Oder Muslimfeindlichkeit, wie es in der Islamkonferenz heißt. Und da gab es dann im Vorfeld ganz viele Presseanfragen, wo es hieß, würde es denn da auch um Salafismus gehen? Und die so, nee, es geht um Muslimfeindlichkeit. Ach so, und dann waren halt so zwei Pressevertreter aus der Türkei da. Und wenn es natürlich um Salafismus gehen würde, wäre da sozusagen eine sehr deutlich andere Resonanz von deutschen Pressevertretungen gewesen. Und das zeigt schon, wo das Interesse der Öffentlichkeit klingelt, wo es nicht hingeht. Wenn ich, und das wären ja erstmal so meine Hinweise, mit denen ich erstmal versuchen würde, feststellen, ob so eine Verzerrung der Gesamtdebatten vorliegt. Und das einzelne Sprechen würde ich dann jeweils sagen, okay, wenn sich eine Person in irgendeinem Kontext äußert, würde ich fragen, welchen Effekt hat dieses Sprechen denn letzten Endes wahrscheinlich? Und da würde ich sagen, das, was ich als eine in der demokratischen Öffentlichkeit legitime Kritik bezeichnen würde, hätte den zu erwartenden Effekt, dass spezifische Probleme innerhalb des Islam so thematisiert werden, dass sie mit Muslimen gelöst werden können, während der antimuslimische Rassismus den zu erwartenden Effekt hat, dass die systematische Verzerrung der Debatten verstärkt und einen Gegensatz zwischen antimuslimischem Wir und muslimischen Anderen konstruiert oder reproduziert und verstärkt wird. Nun ist es natürlich leider so, dass ein Ja auf die eine Frage ein Ja auf die andere Frage nicht ausschließt. Also es wird kein sozusagen ganz lupenreines Sprechen geben, was ganz auf der einen Seite ist und mit der anderen nichts zu tun hat, sondern das ist immer sehr stark kontextabhängig und man kann nie garantieren, welche Konsequenzen das eigene Sprechen haben wird. Aber es ist doch sozusagen das Reflexionsgebot, dass man sich sozusagen dieser Verzerrung bewusst ist und der Probleme bewusst ist und sich überlegt, in welchem Kontext man was sagt und sich eben überlegt, dass man so spricht, dass eben der erstere Effekt wahrscheinlicher ist und der letztere Effekt möglichst unwahrscheinlich. Und wenn man glaubt, man ist in einer Position, an einem Ort, wo man, wenn man irgendwie das Thema Islam anspricht, ohnehin nur Letzteres verstärkt, sollte man vielleicht auch gar nicht über den Islam reden, sondern lieber über Rassismus stattdessen. Abschließend, was würde ich jetzt sagen, sind sozusagen drei Fragen, die man sozusagen in der Reflexion des eigenen Sprechens stellen kann. Ist erstens wieder so die sachliche Angemessenheit, ist die Frage, stellen meine Aussagen das Problem korrekt dar? Und das ist natürlich, kann man, wenn man den Anspruch hat, Herrschaftskritik zu betreiben und mit seinem Sprechen über irgendein spezifisches Problem innerhalb des Islam hofft, irgendwie dazu eine Destabilisierung zu führen, kann das nur passieren, wenn man das Problem auch angemessen und korrekt darstellt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, um wieder auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, das ich zwischendurch, leider aus dem Blick verloren hatte, also auf die Attentate von Orlando oder das Attentat von Orlando, wenn man dann irgendwie meint, darüber sprechen zu können, indem man irgendwie jetzt drei Stellen aus dem Koran zitiert, noch drei Hadith zitiert und deswegen dann sagt, ja, der Islam ist doch eh homophob, da seht ihr es doch, dann wird man die Sache offensichtlich nicht richtig darstellen und wird offensichtlich nicht zur Lösung von irgendeinem Problem beitragen. Genauso, wenn man irgendwie ignoriert, dass diese Person, die diese Attentat begangen hat, sich selbst, das selbst als islamische Tat geframed hat und einfach sagt, na, das war einfach nur ein ganz normaler Homophober, der das getan hat, wird man das Problem vielleicht auch nicht korrekt darstellen. Das heißt, den Anspruch auf sachliche Korrektheit, den darf man nicht aufgeben. Als zweites ist eben zu fragen nach dem zu erwartenden Effekt. Also trägt mein Sprechen in diesem Kontext, in dieser Situation, aus meiner Position im Effekt wahrscheinlich eher zur Sichtbarmachung und Abschwächung von Zwängen oder eher zur Stigmatisierung einer Minderheit bei. Und wie gesagt, egal wie richtig das erste ist, wenn man jetzt auf der Pegida-Bühne steht, sollte man, glaube ich, nie was, also das ist immer das zugespitzte Beispiel, sollte man nie irgendwas über den Islam sagen, sondern höchstens über Pegida. Man sollte auch gar nicht stehen. Und drittens sollte man sich ehrlicherweise auch der eigenen Motivation oder über die eigene Motivation befragen, warum man denn jetzt meint, ausgerechnet hier jetzt irgendwas über den Islam sagen zu müssen, und sollte sich fragen, ob man wirklich ein ernsthaftes, aufrichtiges Interesse an den anderen und ihrer Freiheit hat oder eher irgendwie darum bemüht ist, sich selbst als den tollen Kritiker von allem Schlechten auf der Welt, das man irgendwie bei den anderen findet, positioniert. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man sich wirklich ernsthaft stellen muss und wo man ehrlich zu sich sein muss. Und damit wäre ich am Ende angekommen und jetzt stünde ich zur Diskussion zur Verfügung.